Kapitel 9. Negation, nicht, kein. Übung 2. Petra wünscht sich: Verneinen Sie die Sätze mit nicht oder kein mündlich oder schriftlich. Beispiel: A. Petra wäre gern verheiratet. Aber sie ist nicht verheiratet. A. Petra wäre gern verheiratet. Aber sie ist nicht verheiratet. B. Petra hätte gern Kinder. Aber sie hat keine Kinder. C. Petra hätte gern einen Hund. Aber sie hat keinen Hund. D. Petra würde gern am Meer wohnen. Aber sie wohnt nicht am Meer. E. Petra hätte gern Geld. Aber sie hat kein Geld. F. Petra wäre gern glücklich. Aber sie ist nicht glücklich.